Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Mama, wenn du meine Nachricht hörst, ruf mich bitte zu Hause an. Ich suche den Tee und den Honig, denn mein Hals tut sehr weh. Oder soll ich vielleicht heiße Zitrone trinken? Haben im Kühlschrank noch 2 Zitronen. Wie machst du das eigentlich? Komm bitte bald und bring Hustenbonbons aus der Apotheke mit. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Mama, wenn du meine Nachricht hörst, ruf mich bitte zu Hause an. Ich suche den Tee und den Honig, denn mein Hals tut sehr weh. Oder soll ich vielleicht heiße Zitrone trinken? Haben im Kühlschrank noch 2 Zitronen. Wie machst du das eigentlich? Komm bitte bald und bring Hustenbonbons aus der Apotheke mit.